rein, nur dann ist sie echt. Du kannst sie nicht halten, wenn sie dich verlässt. Sie kommt unerwartet und ist nur geliehen. Und will sie dann weiter, lass sie ziehen. Was du liebst, lass los. Was du liebst, lass frei. Es wird wiederkehren, so es Liebe sei. Was du liebst, lass los. Was du liebst, lass frei. Was wahrhaft dein ist, bleibt dir treu. Was du liebst, lass frei. Was du liebst. Die Liebe muss wild sein, nur so ist sie schön. Und lässt du sie atmen, wird sie zu dir stehen. Sie folgt ihren Wegen und nicht deinem Plan. Und kommt sie zu dir, dann denk daran. Was du liebst, lass los. Was du liebst, lass frei. Es wird wiederkehren, so es Liebe sei. Was du liebst, lass los. Was du liebst, lass frei. Sie nicht und führt das Schicksal sie wieder zu dir, dann sei da.